nicht auf Couch, du machst Steuern nicht ein drauf. Du guckst Tagesschau und ich guck Cheech und Chong. Du kennst Linda, ich kenn Slime, stellst ne Rechnung, ich ein Bein. Bist versichert, ich bin höchst.